Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Gott segne dieses Wort. Lohn der Sünde. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Galaterbrief lernen wir mehr über den Lohn der Sünde. Und Lohn, wichtig ist zu verstehen, dass es eben ein Lohn ist, der nicht nur auf Abwege führt, sondern ein Lohn, der in die ewige Verdammnis führt. Wie Paulus hier schreibt, ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Gott segne dieses Wort. Und die Ermahnung ist eben hier, wie er eben auch zu der Gemeinde der Galater schreibt, dass eben Sünde und in der Sünde weiterzuleben, ohne zu Christus zu kommen und als reuige Sünde, also Reue heißt, sich von der Sünde abzuwenden, dann führt das letztendlich in ewige Verdammnis. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt Leute, die sagen, oh, was ist Sünde oder so ein kleines bisschen hier, das schadet nicht, oder ein bisschen da, das kann man machen, oder wie auch immer. Aber Paulus liest das nochmal ganz genau durch, was wir gerade gelesen haben, und schaut mal diese verschiedenen Beispiele der Sündhaftigkeit, wo man vielleicht denkt, oder jemand könnte denken, ja, das macht Spaß und das bringt Freude oder das erfüllt mich oder jemanden, das bringt Erfüllung, aber das tut es nicht. Das ist der falsche Weg, und wir müssen also verstehen, dass wir als Christen mit Gottes Hilfe, mit Christus Hilfe uns von der Sünde abwenden. Dafür ist ja unser Jesus Christus gestorben, für unsere Sünden. Und Freiheit in Christus bedeutet nicht, es ist schon mal gesagt worden, dass man die Bibel verändert oder man sagt, dieses und jenes ist unmodern oder dass Leute versuchen, ihren Leben, also die Bibel ihrem Lebensstil anzupassen. Menschen, die in Sünde leben, da muss man sich fragen, ohne Bewertung, ohne dass wir andere werten oder bewerten. Jesus Christus tut das am Ende. Aber man muss sich fragen, wo ist denn eben eine Beziehung zu Jesus Christus da überhaupt sichtbar? Ja, als Beispiel. Und geht nochmal rein in den Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 32, was Paulus da schreibt. Wie gesagt, es gibt Leute, die versuchen, die Bibel modern oder die wollen die Bibel modern machen oder was auch immer. Lasst euch nicht beirren. Gottes Wort ist ein gottgegebenes Geschenk für uns, damit wir uns von der Sünde abwenden können. Und Christus ist gestorben, damit wir Freiheit in Christus haben. Aber das Wesen der Sünde und des Bösen ist im Römerbrief, Kapitel 1, 18 bis 32, sehr gut dargestellt. Und Nehmt euch das zu Herzen, dass eben Sünde fängt irgendwo an, aber wo hört es auf? Sünde beginnt irgendwo, ja, in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Aber wo hört es auf? Und im Römerbrief sehen wir dann, es hört nicht auf. Am Ende führt die Sünde zum Tod. Nicht nur, es kann ein physischer Tod sein, aber auch vor allem ein seelischer Tod, dass unsere Seele, dass wir dann von Gott getrennt sind letztendlich, ja, in ewiger Verdammnis. Und das muss nicht sein. Und das ist eben hier, was eben Paulus immer wieder schreibt und sagt, wendet euch ab von der Sünde. Und wenn wir, es kann auch sein, dass Menschen, dass ja uns vielleicht auch Leid angetan wurde zeitlebens, das ist möglich, das kann sein, dass Leute Böses uns gegenüber getan haben oder anderen oder ja, Sünde gegen uns begangen haben. Und da hilft uns unser Herr Jesus. Wir wenden uns Jesus Christus zu und er hilft uns dann, wie wir mit ihm sprechen und ihm sagen, ich brauche deine Hilfe, lieber Jesus. Ich möchte mich abwenden von der Sünde oder da sind Menschen, ich habe Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vergeben, die mir Leid angetan haben. Geht immer wieder zu Christus hin und sagt ihm das, was passiert ist und dass ihr ihn um Hilfe bittet. Helf mir, lieber Jesus, dass ich diesen Menschen vergebe. Ja, das heißt nun nicht, manchmal kann man Menschen zeitlebens nicht mehr vergeben, weil sie vielleicht schon gestorben sind oder weil sie weiter bösartig sind oder sich bösartig verhalten, dann geht das nicht. Dann muss man aber von der Distanz mit Christus Hilfe die Vergebung mit Christus so aufsuchen. Das ist wichtig. Und das ist eben die Freiheit in Christus. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach und das dauert eine Zeit. Aber alles andere funktioniert nicht. Alles andere, das sind Sachen, die nicht von Gott gegeben sind. Und deswegen haben wir Gottes Wort, was eben durch die Wiederauferstehung Christus bestätigt ist. Jedes Wort der Bibel bestätigt. Und so können wir uns an diese Bibelpassagen erinnern. Und auch markieren und immer wieder in Gottes Wort gehen, tagtäglich. Es kann sein, dass andere Menschen uns Leid getan haben oder angetan haben und warum auch immer. Aber wir wissen, dass Jesus Christus all das weiß, als wenn er selber dabei gewesen ist, ist er nämlich, weil er nämlich allmächtig und allgegenwärtig ist und allwissend und weiß, was passiert ist. Deswegen macht es nur Sinn, zu Christus zu kommen und er ist der Einzige, der uns heilen kann. Und das kann, wie gesagt, eine Zeit dauern. Wichtig ist aber immer wieder, ich sage wieder nochmal, immer wieder zu Christus zu kommen. Und er hilft uns dann, egal was es ist, ob das nun Unvergebung ist, dass wir Schwierigkeiten haben, anderen zu vergeben oder uns selber zu vergeben oder Gott zu vergeben, spricht mit Jesus, sagt ihm das. Und er hilft uns dann auch in diesen Sachen und auch von der Sünde uns abzuwenden. Das dauert manchmal ein bisschen eine Zeit. Gebt Christus die Zeit, die er braucht. Er könnte das wahrscheinlich theoretisch ja sofort tun, aber meistens ist es so, dass er eben die Zeit braucht, uns zu heilen. Manche Dinge sind eben über viele Jahre hinweg passiert und er braucht eben die Zeit, um uns zu heilen wir tun gut daran, eben ihm zu folgen. Ja? Und Gottes Wort und im Gebet zu bleiben tagtäglich sind mit die wichtigsten Möglichkeiten, die wir haben, um die Hilfe Christus wahrzunehmen. Lieber Jesus, wir danken dir hier, was es bedeutet eben, den Lohn der Sünde zu erfahren, ja, und wissen jetzt, dass auch, dass niemand, der so ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wir beten, dass du uns hilfst, uns abzuwenden von der Sünde, als reuige Sünder. Helf uns damit, lieber Jesus, und erinnere uns, dass wir immer wieder zu dir kommen, egal was es ist, egal wie schwierig das ist für uns, dass wir mit dir sprechen, lieber Jesus, in unserer persönlichen Beziehung. Auch wenn das vielleicht ein Monolog ist oder dass wir vielleicht gar nicht das Gefühl haben, dass du uns hörst. Die Wahrheit ist aber, jeder reuige Sünder, der zu dir kommt, du hörst jeden reuigen Sünder und hilfst jedem Menschen in deinem persönlichen Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen, egal wer es ist. Jung und alt, Mann und Frau, Knabe und Mädchen, gesund und krank, reich und arm, das ist egal. Das Wichtigste ist, dass wir zu dir kommen. Und nicht irgendwann, sondern zeitlebens, möglichst jetzt. Und dafür beten wir. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.